3. Juli 1924. Eröffnung der Hans-Bredow-Schule für Volkswissenschaft in Hamburg. Und seit 1926 widmet sich die Deutsche Welle ausschließlich einem reichsweiten Programm nur für Schul- und Lehrfunk. Beamtenfunk, Zahnärztefunk, Hausfrauenfunk, Juristenfunk.